Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, 24. Oktober 1791. Es geht jetzt ziemlich erträglich mit mir, obgleich der Atem nie frei ist und noch immer Krämpfe im Unterleib mich beunruhigen, so bin ich doch zu Beschäftigungen aufgelegt und kann, wenn sie mich stark interessieren, stundenlang meine Umstände darüber vergessen. Ein Beweis davon wird dir nächster Tage vor Augen gelegt werden. Ich schrieb dir schon im Frühjahr, dass ich ein Stück aus dem Virgil in Stanzen übersetzt habe. Es waren 32 Stanzen und binnen 9 Tagen, denn so lange ist's, dass ich wieder an diese Arbeit kam, habe ich 103 Stanzen noch dazu übersetzt, so dass das ganze zweite Buch in nächster Thalia erscheinen kann. So schwer diese Arbeit scheint und vielleicht manchem auch sein würde, so leicht ging sie mir vonstatten, nachdem ich einmal in Feuer gesetzt war. Es gab Tage, wo ich 13, auch 16 Stanzen fertig machte, ohne längere Zeit als des Vormittags 4 Stunden und ebenso viel des Nachmittags daran zu wenden. Die Arbeit wird dich freuen, denn sie ist mir gelungen. Für die ersten Stanzen, die ich je gemacht, und für eine Übersetzung, bei der ich oft äußerst geniert war, haben sie eine Leichtigkeit, die ich mir nimmer zugetraut hätte. Ich lasse sie jetzt abschreiben und schicke sie dir noch in Manuskript. Denke übrigens nicht, dass ich mich überarbeite. Im Gegenteil wirkte diese Beschäftigung sehr glücklich auf meine Gesundheit, und ihr danke ich manche frohe Stunde. Auch war es mir eine sehr tröstliche Erfahrung, dass ich diese 135 Stanzen mit ziemlichem Affekt laut ablesen konnte, ohne merklich dadurch beschwert zu werden und ohne alle üble Folgen. Jetzt bin ich beschäftigt, den Agamemnon des Aeschylus zu übersetzen, teils um den ersten Band meines griechischen Theaters fertig zu bringen, teils der Thalia wegen, für die ich einige Akte bestimme. Überhaupt und vorzüglich aber strebe ich durch diese Übersetzungen der tragischen Dichter nach dem griechischen Stil, was du auch dagegen magst, auf dem Herzen haben. So ist mir's denn hier ganz leidlich. Ich sehe oft Menschen bei mir und werde es so einrichten, dass ich einige Abende regelmäßig Gesellschaft bei mir haben kann. 2 Tage in der Woche sind schon durch 2 Privatclubs unter guten Freunden besetzt. Nun will ich noch 2 dazu bestimmen. Viel Ausgabe machen diese Butterbrotgesellschaften nicht. Wenn ich das halbe Jahr 4 Louisdor mehr daran wende, so kann ich alle Woche 2x3 auch 4 Menschen bitten, und zu meinem Wohlsein ist dies so nötig. Nun fehlt mir bloß Equipage, um jeden Tag spazieren zu fahren. Dadurch würde mir sehr viel geholfen sein, aber diesem Wunsche muss ich freilich entsagen. Für meine Lotte wünschte ich wohl einige leidlichere Frauengesellschaften, denn in diesem Stück sieht es hier sehr traurig aus. Es ist ein Glück, dass sie Liebhabereien hat, mit denen sie sich beschäftigt, wenn ich zu tun habe. Meine Krankheit hat dadurch, dass sie mich ganz außer Tätigkeit setzte und so aneinander gewöhnt, dass ich sie nicht gern allein lasse. Auch mir macht es, wenn ich auch Geschäfte habe, schon Freude, mir nur zu denken, dass sie um mich ist und ihr liebes Leben und Weben um mich herum die kindliche Reinheit der Seele und die Innigkeit ihrer Liebe gibt mir selbst eine Ruhe und Harmonie, die bei meinem hypochondrischen Übel ohne diesen Umstand fast unmöglich wäre. Wären wir beide nur gesund, wir brauchten nichts weiter, um zu leben wie die Götter. Meinst du nicht, dass ich von dem jungen Öser einige Landschaften um denselben Preis, wie du sie bekommen hast, erhalten könnte? Ich möchte gern meiner Lotte etwas zum Kopieren verschaffen, denn sie ist jetzt voll Eifer fürs Zeichnen und viele geschickte Künstler, auch Goethe, munterten sie auf, weil sie wirklich einiges Talent dazu hat. Einige Kupferstiche von Landschaften und einige Stücke von der Angelika Kaufmann habe ich mir schon verschrieben. Mein Carlos wird nächster Tage in Weimar gegeben. Ich schrieb dir, glaube ich, schon von Erfurt, dass ich ihn von der Weimarschen Gesellschaft dort habe spielen lassen, für welchen Dienst ich das Stück der Gesellschaft überlassen musste. Nun wollen sie auch die Räuber und den Fiesco, weil ich hatte verlauten lassen, dass ich nächstens eine neue, verbesserte Auflage davon veranstalten würde. Göschen ist wirklich auch mit dem Carlos rein fertig und auf Ostern erscheint eine neue Auflage, sowie auch vom Geisterseher. Meine verlorenen Stunden kann ich zu diesen Arbeiten gut verbrauchen. Was mir aber jetzt besonders viel Freude macht, ist die Thalia, für welche Göschen nun äußerlich mehr tun will und welche nun auch in schönster Ordnung herauskommen soll, zwar nur alle 2 Monate fürs nächste Jahr, aber kann ich mich auf meine Mitarbeiter nur erst verlassen, so soll jeden Monat ein Stück erscheinen. Rehberg in Hannover wird auch mit daran arbeiten. Dann rechne ich auf dich, auf Huber, mitunter auch auf Forster, auf Erhard und noch einige andere. Erhard kommt nicht nach Dresden. Du bist also so gut und schickest die Briefe weiter an Herbert in Klagenfurt. Minna und das Kleine sind wohl auf, wie ich hoffe. Wenn wir aufs Frühjahr nach Dresden kommen, so finden wir's schon weit avanciert und auch das andere werd ich gar nicht mehr kennen. Jetzt lebe wohl, für den Ochsensterner danke ich dir herzlich. Gelesen habe ich ihn zwar noch nicht, aber es freut mich schon, dass er da ist. 1000 herzliche Grüße von uns beiden an die gute Minna und Dorchen. Was gäb ich dir dafür, wenn du, ehe du selbst mit der Minna kommen kannst, uns Dorchen auf 4 Wochen lassen könntest. Meine Frau wüsste sich nicht zu haben vor Freude. Adieu, dein S.